Das ugandische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurde am 31. März in Kampala gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Lobpreisung des heiligen revolutionären Lebens und der unsterblichen Verdienste des Genossen Kim Il-sung wie Seminar und Vortrag zu organisieren.